Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vinja charana sampanno Sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sandhitiko akadiko ehipassiko opanayiko pacchattang veditambo vinyuhi Ti supatipanno bhagavato savaka sango Ujjupatipanno bhagavato savaka sango Nyayapatipanno bhagavato savaka sango Samichipatipanno bhagavato savaka sango Yadidam chattari purisayugani attha purisa pugala ese bhagavato savaka sango Ahunayo, Bahunayo, Dakhinayo, Anjali Karaniyo, Anuttaram Punyakhetam, Lokasa, Tiyevam Buddhang Sarantanam, Dhammang Sangam Chapikavo, Bhayam Va Chambitattam Va Lomahamso, Nahesatiyati. So, gestern haben wir mehr Philosophie gesprochen, aber das ist auch wichtig, indem Meditation ist so eng mit Weisheit verbunden, dass es sich kaum von Weisheit unterscheiden lässt. Je mehr man in Meditation Weisheit bringt, desto schneller wird man auch dann zu Klarheit kommen können. Deswegen, Studium von Philosophie ist sehr nützlich. Und es gibt Schulen von Buddhismus, die besonders dann Studium von Philosophie und von Logik betonen als der beste Mittel zur Befreiung. Und wie Sie vielleicht schon wissen, in der Mahayana-Tradition, dann Vipassana wird viel mehr dann mit Philosophie beschäftigt und die Methode von direkten Sehen von den einzelnen Namas und Rupas dann geht ganz in den Hintergrund. Wenn Sie dann spätere buddhistische Literatur lesen, was wir betont ist, was wir Nirvikalpa Jnana genannt haben. Was ist Nirvikalpa Jnana? Sehr wichtiges, wichtiger Ausdruck. Unterscheidender mentales Konstrukt. Es gibt Savikalpa Jnana, das ist unterscheidende Weisheit, die ursprünglicher Buddhismus besonders betont diese Weisheit, unterscheidende Weisheit. Und es gibt nicht unterscheidende Weisheit. Diese nicht unterscheidende Weisheit in der in das, was man oft nennt ursprünglicher Buddhismus, wird nur kommt nur nach der Verwirklichung, wenn man Magga und Phala erreicht hat, dann kommt diese Weisheit in Frage, sonst wird es nicht genannt. Aber in Mahayana-Tradition dann die Samatha und Vipassana ist dann nichts anderes als direkte Suche nach dieser nicht unterscheidende Weisheit. Und die Die unterscheidende Weisheit ist zwar da, aber geht immer mehr in den Hintergrund, mit in späteren Buddhismus, in Zen, Tantra und so weiter. In Lankavatara Sutra, was besonders wichtig ist für Zen-Tradition, mit der ich auch ein bisschen verbunden bin, die Tradition ist, dass Bodhidharma hat in China diese Lankavatara Sutra gelehrt. Das ist die Tradition. Und in Lankavatara Sutra wird wird gelehrt, dass es gibt vier Sorten von Samadhi. Samadhi von den Dummen, was wir jetzt praktizieren, ist Samadhi von den Dummen. Was heißt Samadhi von den Dummen? Das ist Samadhi, das, wo der Geist klebt, ein Objekt. Was ist Unterschied zwischen dem Zustand von dem normalen Geist und Dhyana? Das sollen alle wissen, indem sie Dhyana üben. Im Zustand von Dhyana, der Geist kann nicht das Objekt der Meditation verlassen. Er vereinigt sich mit dem Objekt und bleibt, solange man in Dhyana ist, bleibt immer bei dem Objekt. Er kann nicht das Objekt verlassen. Nur wenn der übende Yogi die übernatürliche Kräfte hat, dann kann er Dhyana benutzen, ohne an ein bestimmtes Objekt zu kleben. Deswegen diese übernatürliche Kräfte sind so wichtig. Der Buddha selbst hat seine Verwirklichung, der Hauptinhalt von seiner Verwirklichung ist, dass er die übernatürliche Kräfte angewendet hat, um sehen, die frühere Leben und wie wir Wesen nach unserem Karma, nach dem Gesetz von Karma geboren und wiedergeboren werden nach dem Tod. Da konnte er gänzlich und völlig die Tiefe von bedingten Entstehung durchdringen. Wenn man übernatürliche Kräfte hat, obwohl der Geist bleibt, der hat Kraft von Dhyana, er kann sich beliebig bewegen von einem Objekt zu dem anderen. Deswegen kann er viele, viele Sachen untersuchen und mit Klarheit, die normalerweise nicht vorhanden ist, wenn man mit übernatürlichen Kräften die 36 Körper oder 32 in Theravada-Tradition Körperteile untersucht und so weiter, dann diese Klarheit lässt sich normalerweise nie, ist nie vorhanden. Aber jetzt gehen wir zurück zu unserem Thema. Was ist die Dhyana von oder Jhana von den Dummen? Das ist, wenn der Geist einfach klebt an dem Objekt. Diese Training von Dhyana aber ist Voraussetzung für die Kräfte des Geistes. Dadurch, das ist traditionelle Übung, nicht besonders buddhistische, in alten Indien war diese Übung sogar Teil der Erziehung, in dem die Tradition war, mündliche Tradition, die brauchten so wie aneinander unendliche Sachen im Gedächtnis zu behalten. Hm? Dann, das war Mittel dafür. Und die Erziehung in Indien, nicht nur in Indien, sogar bei uns, früher war, dass man einfach auswendig lernen musste. Hm? Sogar es gibt noch ältere Menschen, die die Bibel auswendig kennen. Hm? Und ohne, wie wird gesagt in den Schriften, in Anguttara Nikaya sagt man, dass wenn man von diesem Ufer zu den anderen Ufer, also von diesem Ufer von Leiden zu dem anderen Ufer von Befreiung von Leiden gehen möchte, muss der Geist sehr kräftig sein. So wie wenn jemand von diesem Ufer von Ganga auf andere Ufer von Ganga schwimmen möchte, muss er ein sehr guter Schwimmer sein. Hm? So einer, der von dieser Seite zu anderer Seite ohne Leiden, er muss sehr, sehr starke Geist haben. Das ist so wie Schwimmen. sonst sinkt er in der Mitte. Hm? Aber von der Seite von Philosophie, von Soheit, es ist immer die mit gewisser Dummheit verbunden, in dem der Geist klebt einfach und kann kann nicht weg von dem Objekt, mit dem er verbunden ist. Dann zweite, Samadhi ist Samadhi, Suche nach der Soheit. Samadhi von Suche nach der Soheit. Die meisten Bodhisattvas, sogar die großen Bodhisattvas, sind Putujanas. Der Bodhisattva, er eilt nicht, die Leerheit zu verwirklichen. Er wird, indem er für viele Wesen nützlich sein möchte, er will die die Paramis sammeln, auch die Samadhi-Parami, Weisheit-Parami, Teil von Weisheit-Parami ist auch unterscheidende Weisheit, auch weltliche Weisheit. Durch diese Weisheit, auch der Buddha war imstande, so viele Menschen und Wesen zur Klarheit zu bringen. Dann diese Suche nach der Soheit ist, was die, ist eigentlich Wesen von Zen, hm? Oder auch von den tantrischen Meditationstechniken, die sind auch damit verbunden. Dann, nachdem man schon, man wird nicht ein ordentlicher, ein normaler Bodhisattva, sondern ein Arya-Bodhisattva, edler Bodhisattva, dann gibt es Samadhi, so wie wir erklärt haben im Rahmen von vier Objekten. Dann gibt es Samadhi, wo man in Soheit bleibt, aber nicht ununterbrochen, immer unterbrochen, und von, man lernt von diesen Unterbrechungen, wie man dann allmählich durch weitere Sammlung von Paramis unaufgehört in Soheit bleibt. Das ist dann Samadhi von dem Buddha. Also diese Denkweise hier ist ein bisschen anderes. Und wir wollen, bevor wir weiter erklären, wir haben schon gesagt, dass jetzt geht dieser Retreat langsam zu Ende. Ich möchte wieder zurück zu Anapanasati kommen. Dann, wenn es Fragen gibt über was wir gestern gesprochen haben, diese bisschen philosophische Fragen, dann jetzt ist die Zeit. Hast du irgendwelche Fragen? Klaus? Ja, jetzt kurz wie immer. Ja. Bei den vier Samadhis, wir hatten das erste Mal Kerkgeist im Objekt, das zweite war Suche nach der Soheit und das vierte war Samadhi vom Buddha, das dritte dazwischen. Dritte ist, wenn man schon die Soheit unmittelbar erlebt hat, dann man lernt in der Soheit zu bleiben. Ja. Bis man Buddha wird. Unterbrochen ist Soheit und das andere ist ununterbrochene Soheit. Mhm. Und dann war etwas vorgestern Abend noch offen geblieben. Wir haben über die Vipassana-Objekte gesprochen. Erstens Vichinoti. Ja, das sind nicht Objekte, das sind die Stufen von Vipassana. Die Stufen? So wie es gibt neun Stufen von Samatha, so gibt es vier Stufen von Vipassana. Das erste war Vichinoti. Vichinoti. Vichinoti und das dritte und vierte. Das dritte und vierte. Parivitarkayati und Parivimamsayati. Hast du zufällig Sanskrit gelernt, ein bisschen? Ja, ich lerne noch ein bisschen Pali, aber das, aha, ist, ja, das ist ähnlich, ja, in Pali. Also Parivitarkayati. In Pali Parivitaketi. Keti, okay. Und dann Doppel K dann. Und das vierte war? Pari Mimamsayati. Ja, oder Pari Vimamsayati. Beide sind vorhanden. V ist hier emphatik. V hat zwei Funktionen. Als Präfix, wenn du Pali lernst, eine ist deprivativ, andere ist emphatik. Ja, ist das klar? Ja, noch ganz kurz, was bedeuten die dritte und vierte Stufe? Erste, Vichinoti heißt, dass der Meditierende die Selbsteigenschaften von den Objekten von seiner Erfahrung, was ist Selbsteigenschaft von Rupa und dann von den differenten Rupas, was ist Selbsteigenschaft von Gefühl, von Wahrnehmung und so weiter. Und die Differenzierung von diesen. Das ist dann Vichinoti. Wenn er das gemacht hat, nur dann kann er sehen, die wahre Objekte der Wahrnehmung im Prozess von Vergänglichkeit. Dann, das ist Pravichinoti. Das heißt, dass er untersucht die gemeinsamen Eigenschaften von allen Objekten. Gemeinsame Eigenschaften von allen Objekten von Samsara. Wir haben schon gesagt, das ist was? Vergänglichkeit, Leiden, das mit Vergänglichkeit verbunden ist, wahre Leiden, die andere Leiden, die erklärt werden, Buddha erklärt Leiden durch 8 Beispiele. Die wahre Leiden ist Leiden von Vergänglichkeit, das ist letzte Leiden, das ist Leiden von den 5 Upadana Khandas, Leiden von 5 Aggregaten von Anhaften. Das ist dann wahre Leiden. Aber der einfache Mensch sieht das nicht, dass diese Aggregate von Existenz, das mit Anhaften verbunden sind, Leiden ist. Deswegen der Buddha erklärt auch Geburt, Leiden und so weiter. Das kann jeder sehen, sich trennen von denen, die wir lieben, zusammen sein mit denen, die wir nicht mögen. Das ist konventionelles Leiden. Die Leiden in höchster Wahrheit ist dann die 5 Aggregate von Anhaften. Dann, wenn man untersucht hat, das ist genau wie in Theravada, wenn man untersucht hat, die eigene und gemeinsame Eigenschaften von den Objekten, kann man dann in Vipassana wirklich eingehen. Das heißt, dass man dann untersucht diese Prozesse, wie sich die Phänomene der Erfahrung zustande kommen. Man wird bewusst von bedingten Entstehung dann. Und man untersucht die Elemente von bedingten Entstehung in Prozessen mit Weisheit. Und nachdem man sie untersucht hat, man bringt das Ganze zusammen und das ist Parivimamsati, nachdem alles untersucht wurde, man bringt das zusammen mit Weisheit und in tieferes Verständnis. Ja, du meinst ja auch so erwägen. Erwägen, ja. Sehr gut. Mimamsa ist erwägen, ja. Sehr gute Übersetzung. Dann gibt es 3, wenn wir so erklären, dann vielleicht kann ich noch etwas dazu geben, wenn man erklärt in Yogacara Vipassana, man spricht von Trinipariyanani oder 3 Methoden von Vipassana. Das ist dann auch erklärt. Prozess von Vipassana. 3 Methoden und 3 Realisierungen in Vipassana. So erklärt man im nördlichen Buddhismus. Avabodha, 3 Avabodha und 3 Pariyaya oder Sanmen auf Chinesisch. Ich muss die Studenten früher untersuchen. Lehren, was sind das? Erste ist Nimitta Anucharika ist die Nehmen von den von Nimitta, von Zeichen von dem Objekt. Das ist was? Das ist nichts anderes als es gibt drei Sorten von Weisheiten. Welche drei? Weisheit, die auf Hören basiert ist. Shrota Maya Pragya, und das Pali Sutta Maya. Dann Chinta Maya, Weisheit, das auf. Und Bhavana Maya. Chinta Maya, wie wird man übersetzen? Durchs eigenes Nachdenken. Ja, dann Nachdenken, erst Hören, dann Nachdenken und dann Bhavana. In Samadhi. Samadhi gibt es zwei Sorten. Die Shamatha Samadhi und Vipassana Samadhi. Vipassana Samadhi ist auch Samadhi. Ohne Samadhi kann man nicht die Vipassana-Objekte durchdringen. Das ist so ähnlich wie bei den christlichen Mönchen. Da gibt es die Lectio, die Meditatio und dann die Contemplatio. Das gleiche System. Ja. Kann man sagen, es ist sehr ähnlich. Ja. Und wie war es mit Avabodha? Das ist sehr wichtig für die Yogacara-Tradition. Erst ist Artha Avabodha, erst erfahren die Konzepte. Avabodha heißt Realisation. Realisation von den Konzepten. Konzeptuelle Klarheit. Dann kommt Vastu, aber dann kommt Verständnis von wie es sich wirklich manifestiert in direkten Erfahrung. Pali Vyasam Vatu. Bitte? Auf Pali Vyasam Vatu. Vatu. Vastu ist Vatu, ja. Vastu ist ungefähr wie, so wie das Ding. Auch in deutscher Philosophie sehr wichtig. Das muss man das Ding erfahren, wie es wirklich ist. Und dann kommt die Höchste, das ist dann, wie man kann übersetzen, intuitive Verständnis. Wo die Zusammenhänge sich sich zeigen, ja. Und da ist das Sanskrit-Wort für Avabodha? Avabodha. Moment, ich muss nachschlagen. soll ich nehmen mein Heft? Ich habe das hier. Später. Später. Moment. Muss ich mir überlegen. In der Pause. Mhm. jetzt kommt mir nicht ein. Vielleicht eine Weile später kommt, erscheint es irgendwo. Dieser alte Kopf, nicht mehr das, was früher war. Und später. Okay. Also das sind die verschiedenen Perspektiven von dem Prozess, die sich dann ergänzen, damit man klar versteht. Und noch etwas. Dann wir können zurück zu Atem. Und indem wir ein bisschen diese Perspektive haben, dann bringen Sie das zusammen mit dieser Perspektive. Immer muss man, es wird nicht in den Büchern erklärt, klar erklärt, man muss das mit eigener Intelligenz machen. Das ist also, wir haben schon erklärt, dass die 16 Übungen, die Meditation über Einatmen und Ausatmen, also Anapanasati, erklären, in der nördlichen Tradition, nicht nur im Yogacara Bhumishastra, werden oft dargelegt als besonders betonen die Bhavana Marga. Es ist wahrscheinlich, wie wir schon gesagt haben, es kommt von Anapanasati Sutta selbst, die fast gleich ist in nördliche und südliche Tradition, und es kommt von Rahula, Maharahula Vada Sutta, auch in Majjhima Nikaya, wo der Buddha erklärt erst andere Meditationen, nur dann Anapanasati. Zum Beispiel Rahula, der Sariputta, als er sieht Rahula unter dem Baum, wie er sitzt gerade, dann er lobt ihm und sagt, er soll die Anapana-Meditation üben. Dann er geht zu Buddha und fragt ihn, wie er Anapana-Meditation üben soll. Der Buddha erklärt nicht Anapana-Meditation, er erklärt erst andere Meditationen, die Elemente, die vier Brahma-Viharas und Anicca-Sanya. Nur dann erklärt er Anapanasati. Genauso in Anapanasutta auch erst Buddha erwähnt, hier gibt es Mönche, die Arahat sind, die Anagami sind, die Sakadagami sind, die Sotapani, lobt die Sammlung von der Mönche, einige meditieren über dies, einige meditieren über jenes und dann am Ende bringt er Anapanasati, das für diejenigen, die noch nicht realisiert haben, das, was zu realisieren ist, sie sollen Anapanasati üben. Also das hat schriftliche Grundlage. Das heißt nicht, dass man Anapanasati üben soll, nur wenn man schon ein Sotapanna ist, so ist es nicht. Aber es ist in der Tradition der beste Mittel, um sich, um die Befreiung zur Vollkommenheit bringen. Das ist der Grund dafür. Und die ersten vier Übungen, wir haben schon erklärt, das ist die Achtsamkeit gegenüber Körper. Auch in Yogacara-Tradition, auch in Theravada-Tradition, diese Achtsamkeit gegenüber Körper hat Samatha-Seite, hat Vipassana-Seite, aber Samatha-Seite ist betont. Auch die Meditation, die Achtsamkeit über Gefühle und über Geist hat Samatha-Seite, hat Vipassana-Seite, aber die beiden sind gleich. Keine wird besonders betont. Und die Meditation, Achtsamkeit über Geistesobjekte ist nur Vipassana, rein Vipassana. Das ist die Tradition, die gemeinsam ist, auch in Yogacara, auch in Theravada. So, die erste und zweite Übung, wir haben schon gesagt, mit dem langen Erkennen mit Weisheit, ob Atem ist lang oder kurz. Das ist eigentlich eine Übung. Atem kann nicht gleichzeitig lang oder kurz. Und wir haben schon auch erklärt, dass das Objekt hier in der Yogacara-Tradition unterscheidet sich. In kurz und lang heißt, wenn grobes Atem lang ist, wird zwischen Atem kurz. Wenn zwischen Atem lang ist, wird grobes Atem kurz. Das soll der Meditierende dann in Betracht nehmen und darüber auch meditieren. Wenn er davon bewusst ist, völlig bewusst ist, dann die dritte Übung ist Sabha Kaya Patisamvedi. Er ist, das wird in Theravada, wie wir schon erklärt haben, in Theravada bedeutet das, dass Anapana Nimitta, der Meditierende, sieht den ganzen Körper von Anapana, den ganzen Körper von dem Geist, das Anapana betrachtet. Und in der Tat, so wird gelehrt in Paok, so habe ich das gelernt, sind hier zwei Körper gemeint. Der Körper von Einatmen und Ausatmen. Einatmen und Ausatmen kann nicht geschehen ohne Grundlage von Körper, weil es an Körper gebunden ist. Dann andere Körper und Körper von dem Geist, das Anapana und zusammen mit dem Körper betrachtet. Indem man atmet ein und aus, man wird auch bewusst von dem Zustand von dem Körper, dass die Grundlage für Einatmen und Ausatmen ist. Wenn der Atem wird fein, dann die Erfahrung von dem Körper wird anderes. Wenn Atmen wird grob, die Erfahrung von dem Körper wird auch anderes. Der Meditierende ist davon bewusst. dann in Yogacara bringt geschickt dann diese erste, zweite und dritte Übung zusammen. Diese Sabha Kaya Patisamvedi heißt, dass der Meditierende wird bewusst von jedem Einatmen, Ausatmen und Zwischenatmen Zwischenatmen nach dem Einatmen, nach dem Ausatmen und sieht das so wie ein Prozess. Und sieht dann sehr, sehr klar, immer klarer, wie der Geist sich verfeint, indem er betrachtet, wie bei einem Zwischenatmen lang ist, wird sich diese Einatmen und Ausatmen verkürzen. Er sieht das sehr klar als ein Prozess. Er bringt sie zusammen und sieht es als ein Prozess. Mehr wird nicht erklärt. Man kann zudenken, was diese in Theravada wird erklärt, dass diese Kaya heißt in den Kommentaren zwei oder drei Kayas, aber hier wird nicht erklärt. Hier spricht man nur von Kaya, von Atem. Das ist lange oder kurze Einatmen und Ausatmen und lange oder kurze Zwischenatmen. Und man sieht das als das als eine Ganze. In diesem Sinne, der Geist sich mehr und mehr verfeinert, so dass der Meditierende dann lenkt seinen Geist systematisch zu dem feineren Atem. Das geschieht in Zwischenpausen. Dieser grobe Atem dann geht in den Hintergrund, bis es verschwindet. Und dann der feine Atem wird dann sozusagen, indem es im ganzen Körper ist, wird dann sich verfeinert, so, wird so verfeinert, dass es verschwindet. Praktisch. Es bleibt nur dieser Embryo-Atem, sonst wird man sterben natürlich. Das bleibt da. Und es wird nie nicht erwähnt in der Yogacara-Tradition, dass es mit irgendwelcher Entwicklung von Nimitta verbunden ist. Aber natürlich, indem Samadhi vorhanden ist, das Licht von Samadhi muss da sein. Aber es wird nicht erwähnt, dass dieser ganze Körper wird zu Nimitta oder zu Objekt von Samadhi. Das wird nicht erwähnt. Deswegen gibt es großen Raum für verschiedene Interpretationen. Und es gibt so viele verschiedene Interpretationen über Meditation an Atmen. Sogar in den Theravada-Ländern, nicht alle sich halten an der Erklärung von Visuddhimagga. Es gibt in Thailand und in Burma viele, viele Erklärungen über Anapanasati-Meditation. Diese Visuddhimagga-Tradition ist nur eine von vielen, vielen Traditionen. Leider sind nicht schriftlich, in Theravada schriftlich vorhanden, aber es ist noch von Schüler zu von Lehrer zu dem Schüler, viele verschiedene Sorten von Anapanasati. Auch in China dann jetzt hat der Meditierende durch diese Übung von Passambayam Kaya Sankaram, ich verfeinere die Körperformation, ich lerne einzuatmen und auszuatmen. Das erklärt dann in der Theravada-Tradition im Prozess von dritter Übung, Sabbakaya Patisamvedi Asosisamiti Sikati, erfahrend den ganzen Körper, ich lerne einzuatmen, auszuatmen. Der in Pauk und in der Abhidharma-Tradition wird das erklärt, da kommt man zu Ugahanimitta, zu der, wie kann man übersetzen, Ugahanimitta, die Zeichen von dem Objekt, das ich schon auffassen kann. Wenn Sie meditieren über Atem, ich dann erkläre wieder, wenn Sie meditieren über Atem in, nach Visuddhimagga-Methode, dann Sie konzentrieren sich an Berührungsstelle von den Atmen und dann verfolgen Sie den ganzen Prozess von Einatmen und Ausatmen an der Berührungsstelle. Wenn Sie tüchtig da bleiben, was erscheint an der Stelle, was, Ana, was in Patisambhidamaga genannt wird, Anapana Nimitta, diese Berührungsstelle, erscheint Farbe oder Lichterscheinung. Diese Farbe oder Lichterscheinung am Anfang wird nicht stabil. Es kann erscheinen und wieder verschwinden. Es kann groß sein, es kann wieder klein sein. Es kann Farbe ändern, es kann Gestalt ändern. Das ist dann die Vorbereitungsphase für die Formation von Shamatha Nimitta. Damit, ich habe schon erklärt, damit man in Reich von feinere Wahrnehmung, die Wahrnehmung von Shamatha ist Wahrnehmung von den feineren Formen. Rupa heißt feine Form. In der buddhistischen Lehre, das die Studenten von Buddhismus alle wissen, gibt es drei Bereiche von Wahrnehmung. Wir befinden uns normalerweise in Kama. Was heißt das? Dass unsere Wahrnehmung ist dominiert durch Sinnenerfahrung. Diese Welt von wo Erfahrung dominiert ist durch die Sinnen, die meiste Zeit ist zerstreuter Geist. Die Eigenschaft von dieser Wahrnehmung ist, dass wenn ein Objekt dominant ist, der Geist geht zu dem Objekt. Wenn ein anderer Objekt wird dominant, dann läuft er zu anderen Objekt. Was immer für Objekt dominant wird, läuft er nachher. Das sind die Eigenschaften von Wahrnehmung in diesem Bereich. Zum Beispiel, wenn jetzt draußen ein Auto fährt, dann Wahrnehmung geht zu dem Auto, bleibt nicht an das, was Sie gerade machen. Der Geist ist unstabil. Damit man zu feinere Wahrnehmung von feineren Formen, muss man dann eine Shamatha-Nimitta-Zeichen von den feineren Formen kultivieren. Ohne Shamatha-Nimitta kommt man nicht in Shamatha. Diese Shamatha-Nimitta erscheint in Kama-Dhatu-Samadhi. Kama-Dhatu-Samadhi ist Upachara-Samadhi, angrenzende Sammlung. Angrenzende Sammlung ist die Voraussetzung für die Apana-Samadhi. Kennen Sie den Ausdruck Apana? Voll. Apana, was heißt Apana? Apana ist Synonym für Vitarka. Apana und Vitarka ist selbe Bedeutung. Arpana. Arpana heißt eigentlich Pflanzen. Der Geist muss gepflanzt werden in das Objekt. Er muss am Objekt sitzen. Nur dann kann er in feinere Formen eintreten. Ist das klar? Arpana. Fixieren. Arpana heißt fixieren. Fixation. Bevor der Geist fixiert wird, was fixiert den Geist? Vitarka. Deswegen Vitarka, Arpana ist Synonyme. Vitarka ist die Voraussetzung für Samadhi. Die Vitarka muss den Geist in das Objekt einpflanzen, nur dann kann der Meditierende Shamatha Nimitta erzeugen. Ist das klar? Also diese Arpana oder Apana kann nur geschehen, wenn man angrenzende Sammlung hat. Diese angrenzende Sammlung heißt Upachara Samadhi. Upachara Samadhi heißt auch Kama Dhatu Samadhi. Der Geist ist noch nicht völlig fixiert in dem Objekt, nicht völlig geschmolzen mit dem Objekt. Deswegen, es kann, wenn wir Theravada Abhidhamma anwenden, es kann noch fallen in Bhavanga. Nach der Theravada Abhidhamma, damit man Objekt ändert, muss der Geist fallen in Bhavanga. Erst fällt in Bhavanga, dann kann er Objekt ändern. Ist das klar? Jetzt die Geschwindigkeit des Geistes, obwohl wir wissen schon, Geschwindigkeit von Licht lässt sich nicht messen. Der Geist ist so, der Buddha sagt, ich kenne kein Ding, das sich so schnell, so rasch bewegt wie der Geist. Der Geist bewegt sich am schnellsten. In, so wird gesagt in Abhidharma, in einem, wie sagt man? Fingerschnippen von dem Finger erscheinen Tausende von Geistesprozessen. So schnell ist der Geist. Jetzt, wenn man Samadhi übt, man lernt, wie man den Geist lässt, immer bei demselben Objekt. Wie kann man das machen? Indem, wir haben schon erklärt, in dem Objekt von Shamatha wird Konzept. Die wahren Objekte sind immer im Prozess von Änderung. Deswegen, wir haben schon erklärt, wenn Sie für die Anfänger, wenn Sie mit Atem arbeiten, am Anfang, der Atem erscheint als Druck, als Hitze oder Kälte. Wenn die Meditation besser wird, dann diese Wahrnehmungen gehen in Hintergrund und man arbeitet mit dem Konzept von dem Atem. Diese alle gehen in den Hintergrund und werden nicht mehr dann die Meditation beeinflussen können. Dann nur kommt man in Samadhi. Die Sinnen, Bewusstsein, fünf Sinnenbewusstsein haben keine Fähigkeit, Konzentration zu entwickeln. Diese Fähigkeit gehört bloß Geistesbewusstsein. Und Geistesbewusstsein, Objekte sind die Konzepte. Deswegen die Yogacara auch behauptet, die Objekte von Vipassana sind auch Konzepte, nichts anderes als Konzepte. Aber Konzepte, die man unterscheidet. Dann kein Wunder, dann das in Mahayana, Vipassana betont dann mehr Arbeit an Konzepten als direkte. Objekt von Vipassana wird nicht so die Yogacara-Lehre, das, was in Vipassana Objekt von Betrachtung wird, ist ein Bild von dem, was die Sinne am Anfang erfahren hatten. Es ist nicht der originelle Eindruck von den Sinnen. Es ist schon Eindruck von dem... Aber die Erklärung in Theravada ist anders. Es heißt Sadrisha, Sadrisha Pratibimba. Es ist ähnlich wie das, was die Sinnen erfahren haben, aber nicht dasselbe. Und Geisteswahrnehmung. Es gibt in Abhidharma, nördliche, südliche, genau dasselbe. Es gibt zwei Sorten von geistlichen Prozessen. Die geistlichen Prozesse, die unmittelbar folgen, die Wahrnehmungen von den Sinnen, Sehen und so weiter. Und die geistlichen Prozesse, die von Geist selbst entstehen. Das sind die abstrakten Konzepte und so weiter. Beide ergänzen sich und sind dann die Inhalt von Vipassana. Das ist aber jetzt ein bisschen schwierig, weil der sechste Sinn ist ja der Geist. Ja, sechste Sinn ist Geist. Wenn ich zwei Sorten von geistigen Prozessen habe, die durch Sinne kommen, der erste, dann habe ich ja auch den geistigen Prozess, also als den sechsten Sinn, schon erfasst. Nein, gar nicht. Es gibt zwei. Eine heißt folgend Geistesprozesse, die folgen die Sinnenprozesse, und andere heißt Wissung, die nicht folgen die Sinnenprozesse, wo Objekt kommt direkt von dem Geist, nicht von draußen. Sinnenprozesse kommen von draußen. Aber der sechste Sinn ist doch auch Geist. Wir haben das sechste nach buddhistischer Auffassung. Ja, was ist das Problem dann? Wenn der sechste Sinn, der Geist, schon ein Sinn ist, und dann, also wenn ein Gedanke aufkommt, dann habe ich ja ein Geistobjekt. So, dann habe ich ja dann dadurch, wenn ich über dieses Geistobjekt nachdenke, bin ich ja immer noch im ersten Bereich. Das heißt, entstehen durch Sinne, weil es durch den geistigen Sinn entstanden ist. Ich habe gesagt, fünf Sinne, nicht geistige. Erst ist die geistige Prozesse, die unmittelbar folgen nach den Sinnenprozessen, fünf Sinnenprozesse. Okay, nach den fünf, nach den sechs, okay, passt. Ja, ist das klar jetzt? Ist das klar, ja. Zum Beispiel, ich sehe Klaus. Ich sehe, was ich sehe in diesem Moment, ist nichts anderes als Farbe und Gestalt. Dann kommen tausende Prozesse, diese Klaus, er sieht schick aus oder nicht. Er ist schmal oder fett, er gefällt mir oder nicht gefällt mir, er ist so und so, er sollte so sein, das sind alles basiert auf dem Eindruck von dem Sehen kommen dann unendliche Ketten von Prapancha, immer wie Klaus ist und wie er sein sollte und so weiter. Das sind dann alles Geistesprozesse, dann, die basiert sind nicht auf Gegenwart von dem Sehen, sondern auf das, was durch Sehen der Geist Eindruck, dass der Geist gemacht hat. Ja, ist das klar? Ja. Dann zum Beispiel denke ich danach über die Wahrheit und so weiter, dann kommt Objekt direkt von dem Geist. Er braucht nicht Sinnen, damit er das Objekt umfasst. So. Ja. Jetzt wollen wir zu zweite, zweite Teil Meditation über, also ich habe noch nicht erklärt, das ist wichtig, indem viele von euch sich mit nach der Vipassana, nach der Visuddhimagga-Methode arbeiten, dann Sabbakaya Patisamvedi, ich erkläre sehr kurz, Sabbakaya Patisamvedi, denn an Anapananimitta verfolgt der Meditierende den ganzen Zug von Einatmen, Ausatmen. So, der Einatmen und Ausatmen wird sich verfeinern und erscheint an der Anapananimitta, das heißt an der Stelle, wo er die Atmung wahrnimmt, erscheint Farbe oder Licht. Dann, am Anfang, wie ich gesagt habe, ist diese gar nicht feste Wahrnehmung. Deswegen der Meditierende, wenn sowas passiert, soll das ignorieren, indem das Objekt ist nicht stabil. Wenn der Geist, das noch nicht stabil ist, sich widmet einem unstabilen Objekt, er wird auch unstabil und dann geht es verloren. Was der Meditierende da machen sollte, wenn das passiert, diese Erscheinungen, das heißt, dass er hat schon entwickelt gewisse Konzentration, in dieser Phase dann die Atmung wird sehr fein, sehr angenehm, der Geist wird nicht weggehen von dem, was er als angenehm empfindet. Dann der Meditierende sollte bei der Stelle bleiben, bis sich diese Zeichen stabilisiert hat. Wenn sich das Zeichen stabilisiert hat, heißt es Ugahanimitta. Ugahanimitta, es wird schon stabilisiert, damit er das anfassen kann mit dem Geist. Utgraha. Ut heißt nach oben. Graha heißt fassen. Er kann das schon umfassen. Aufnehmen. Aufnehmen. Wenn er das aufgenommen hat, dann wird es sehr leuchtend und stabil sein. Und das ist dann Patibhaga Nimitta. Patibhaga heißt reflektives Bild. Mit diesem reflektiven Bild, der Geist kann sich schon vereinigen. Schmelzt damit zusammen. Dieses reflektive Bild ist Objekt von angrenzenden Sammlungen und von Apana, alle Apana-Sammlungen, wenn man Anapanasati meditiert. Nach der Visuddhimagga-Erklärung gibt es nur dieses Objekt, Shamatha Nimitta. Wenn es Upachara Samadhi, dann an diesem Objekt werden sich die fünf Faktoren von Jhana befestigen, bis sie Kontinuität haben, dass sie nie weggehen. Dann kommt man zu Apana. Im Zustand von äh, Kama Samadhi, der Geist kann noch das Objekt, das Patibhaga Nimitta, er kann das verlieren. Aber in Apana Samadhi verliert er das nicht mehr. Deswegen passiert, wenn man Konzentration besser wird, dass man hat gesehen, diese Lichter oder Farbe, plötzlich alles verschwindet. Das kann passieren. Das ist dann Zustand, weiß man, dass man im Zustand von Upachara Samadhi ist. Angrenzende Sammlung. Noch nicht volle Sammlung. Dieser Zustand kann auch lange dauern, aber hat überhaupt keinen Nutzen. Wenn sowas passiert, gleich daran denken, ich muss mich zurück an der Stelle Anapana Nimitta konzentrieren, wo ich gewöhnlich einatmen, ausatmen wahrnehme und es, indem die Konzentration schon gut ist und Geist sehr geschmiedig, erscheint es wieder. Dann Apana Samadhi. Apana Samadhi, der Geist ist fixiert. Deswegen der gute Autor von Lankavatara Sutra, wer er sein mag, nennt das Samadhi von den Dummen. Man bleibt einfach fixiert. Und würde diese Abfolge auch gelten, wenn man sich auf die Bauchdecke konzentriert? Also hat man auch dort einen Liter mit Farbverscheinungen? Dort ist es sehr schwierig, weil der Geist wird sich zerstreuen. Weil es gibt auch Lehrer, die sagen, also man kann, ja, auf die Bauchdecke sich konzentrieren und dort die. Aber dann wird dieser Prozess von Shamatha Nimitta sehr nicht so klar. Das zum Beispiel die meditieren nach der Methode von Mahasi Sayadaw, die machen auch Vipassana. Es ist nicht Vipassana, was in den Büchern geschrieben werde, es ist nur Vipassana von Mahasi Sayadaw. Aber es ist nützlich. Aber wenn sie so wurde mir gesagt, ich habe nicht diese Methode gelernt von Mahasi, aber ich habe viele Freunde, die Lehrer sind in dieser Methode, die haben mir gesagt, wenn man das gemeistert hat und wenn man dann gewisse tiefe Erfahrung hat, mindestens wenn man diesen UPK-Zustand von UPK-Jnana erreicht hat, höchste Jnana, bevor man Sotapanna wird, dann wird der Lehrer erklären, damit man tiefer Vipassana üben kann, erklärt dann Samatha und er wechselt Objekt. Er soll sich dann an den Nasenlöchern konzentrieren. So wird gelehrt in Panditarama und in der Tradition von Mahasi Sayadaw. Weil wenn sie hier machen, wird es sehr schwer, dann diese Ugaha und Patibhaga Nimitta zu entwickeln. Der Geist, das bewegt sich und der Geist dann. Ja, aber wenn wir das richtige Licht festspielen, dann ist es viel besser. Viel besser dann diese Yogacara-Methode, wo der Geist geht in den ganzen Körper, dann wird es sehr leuchtend auch. Dann arbeitet man gleich mit sehr feinem Atmen, aber das ist ziemlich grob. Ne? Na gut, ich erkläre nicht die Einzelheiten über die Dhyana, das kennen Sie in Visuddhimagga nachschlagen und so weiter. Wir kommen dann, die Voraussetzung, so auch die Yogacara-Tradition, so auch die Theravada-Tradition, die Voraussetzung für die nächste Übungen ist, dass man Dhyana erreicht hat mit Vedana. Warum? Weil wenn man Dhyana erreicht hat, dann bleibt nächste Übung ist Piti Patisamvedi Asasisamiti Sikati. Piti Patisamvedi Asasisamiti Sikati. Ich erfahre Entzückung, ich lerne einzuatmen und ich lerne auszuatmen. Versuch mal, erfahrende Entzückung lange Zeit einatmen und ausatmen, geht einfach nicht. Man muss in Dhyana kommen, dann kann man das machen. Und wenn dann Sukha Patisamvedi erfahren Glück, einatmen, ausatmen, das Glück und Entzückung wird nicht stabil und wird nicht dauernd, solange man nicht Samadhi erreicht hat. Das ist die Erklärung. Wenn man die Samadhi erreicht hat, dann kann man diese Entzückung und Sukha auch betrachten in dem vergangenen Geist. Solange man nicht Dhyana erreicht hat, kann man nicht untersuchen die Geistesfaktoren von dem Geist, das unmittelbar vergangen ist. Wenn man Samadhi hat, dann kann man sehr klar untersuchen die Faktoren von dem Geist in den unmittelbar vergangenen Geist. Aber wir bleiben doch beim Hier und Jetzt in der Meditation. Bitte? In der Meditation bleiben wir beim Hier und Jetzt. Und wenn wir jetzt in die Vergangenheit gehen... Damit er Vipassana übt, er muss doch diese Samatha Geist verlassen. Samatha Geist bleibt fixiert an ein Objekt. Er kann sich nicht bewegen. Indem er fixiert an ein Objekt eine Stunde ist oder so, dann, wenn er weg aus Samadhi geht, dann ist so stabil, dass er kann diese unmittelbar vergangenen Geist auch wahrnehmen, wo die Kommentare von Theravada erklären in Bhavanga. Man sieht auch, wenn man dann ändert von hier zu hier, dann geht man aus dem Samadhi und sieht den unmittelbar vergangenen Geist in Bhavanga. Und dann, dieser Geist ist Geist von Samadhi, deswegen der bleibt immer an demselben Objekt. Dann er sieht dann auch, dass dieses in der Zeit von Buddha, dieses Zustand von Dhyana war missverstanden als Erleuchtung. Aber er sieht, dass dieser Geist von Dhyana ist auch entsteht und vergeht in jedem Augenblick. Deswegen er sieht, das ist nichts als Vergänglichkeit und Vergänglichkeit ist nichts als Leiden. Deswegen, wie kann das Objekt von Befreiung sein? So, dann Citta Sankara Patisamvedi Asasisamiti Sikati, dritte Übung, und Pasambayam Citta Sankaram Asasisamiti Sikati, Pasasisamiti Sikati, vierte Übung. Erst ich lerne Einatmen und Ausatmen, Entzückung erfahren. Ich lerne Einatmen, Ausatmen. Freude, oder wie man übersetzt, Zucker? Glück. Erfahren. Ich lerne Einatmen und Ausatmen, Citta Sankara erfahren. Citta Sankara in Abhidhamma heißt Vedana und Sanya. Die Formationen des Geistes ist Gefühl und Wahrnehmung. Warum? Diese, es sind auch Formationen wie alle anderen, wie Manasikara, wie Chetana. Aber indem sie so wichtig sind, indem sie die Formationen des Geistes sind, werden sie Formationen des Geistes genannt und als unabhängige Khandas genannt. Aber die sind auch nur Sankaras, nichts anderes als Sankaras. Aber indem sie entscheidende Rolle haben in Unterscheidung des Geistes, der Geist unterscheidet nach dem, was er empfangen hat, das ist Vedana, und nach dem, was er wahrgenommen hat. Obwohl es geschieht in demselben Moment, trotzdem diese zwei Faktoren oder zwei Faktoren des Geistes sind entscheidend für die, für Prozess von Differenzierung, was Geist ist. Deswegen heißen sie Citta Sankara, die Formationen des Geistes, in dem das die entscheidende Rolle spielen in Formierung des Geistes. Die und vierte Übung dann, ich verfeinere diese Formationen des Geistes. Ich atme ein und atme aus. Die zwei ersten Übungen sind gleich in Visuddhimagga und in Yogacara. Praktisch kein Unterschied. Man geht in erste oder zweite Dhyana, wo Entzückung hat Kontinuität und bleibt. Dann er sieht es als auch Vergänglichkeit, Dukkha, Leerheit und ich los. Natürlich, indem er, es wird nicht erklärt in Yogacara, aber es ist logische Folge von dem, was Visuddhimagga erklärt, indem er geht aus dem Samadhi und betrachtet den Geist in Samadhi als vergänglich. So, wenn man so meditiert, dann man meditiert Vergänglichkeit an den feineren Gefühlen, dann ist es natürlich viel leichter, sich von den groberen Gefühlen an den groberen Gefühlen loslassen, wenn man lernt, loslassen an den feineren Gefühlen. Das ist ja logisch. Der Prozess von Erleuchtung oder Erwachen, der Buddha erklärt als Meditation über immer feinere Gefühle bis zu Ende von Gefühlen, was das schönste Gefühl ist. Das ist Nirodha Samapatti. So wird es oft erklärt in den Schriften. Aber da hat man gerade kein Gefühl und keine Wahrnehmung. Kein Gefühl ist das schönste Gefühl. Das ist paradox. Für diejenigen, die nicht diese Samadhi besitzen, ist paradox. Muss man schon lernen, damit man sieht. Aber nach der Yogacara-Lehre in diesem Samadhi, Alaya Vijnana ist immer da. Alaya Vijnana hat auch Vedana. Aber Vedana ist Vedana, das muss man erfahren, ist Vedana, das nicht Vedana ist, indem man empfängt kein Objekt, an dem man sich haften kann. Das ist Zustand, wenn Objekt wird Nirvana und Subjekt auch Nirvana. Normalerweise, wenn man Nirvana erfährt, man Subjekt ist nicht Nirvana, Objekt ist Nirvana. Hier Subjekt, Objekt schmelzen in Nirvana. Und das Gefühl, das da man hat, da muss man selbst erleben, was für ein Gefühl das ist. Bhikkhu Vimalasi beschreibt es so, er sagt, wenn man in Nirodha Samapatti ist, hat man ja weder Wahrnehmung noch Gefühl. Man weiß erst, dass man in diesem Zustand war, wenn man nicht mehr drin ist, also wenn man rausgegangen ist. Erst dann. So wird es erklärt in den Theravada-Schriften. Aber es ist gar nicht logisch, weil wenn nur Rupa da ist, dann wovon kommt wieder der Geist? Das ist ein Paradox. Das ist auch ein von den Hauptbegründungen für die Theorie von Alaya Vijnana. Okay, wir lassen das hier, wir machen morgen weiter.